So, hallo, herzlich willkommen bei der Sendung Klingding Radio FSK zu empfangen auf 93 MHz Antenne oder 101,4 im Kabel und weltweit als Livestream unter www.fsk-hh.org. Ja, die heutige Sendung ist dreigeteilt. Wir haben drei Leute heute, die Musik vorstellen. Nach mir kommt die Barbara Claire ans Mikrofon und stellt den Komponisten Markus Bongartz vor. Und danach die vertraute Stimme von Heiner Metzger, der unter anderem Tracks vorstellt von Puff und auch Musik vorstellt aus der Präsentation Nummer 68 mit Nara Nemtsov. Mein Name ist Gerhard Vierkötter und ich möchte heute den Saxophonisten Andreas Krennerich vorstellen. Vielleicht erst was Biografisches über Andreas Krennerich. Andreas Krennerich, geboren 1963, Saxophonstudium an der Musikhochschule Stuttgart, danach Konzerttätigkeit als Saxophonist sowohl in der improvisierten Musik als auch in der komponierten Musik. Und Andreas bewegt sich gerne als Saxophonist in diversen Ensembles zwischen Karlheinz Stockhausen, Olivier Messiaen, Thelonious Monk, Steve Lacy und der frei improvisierten Musik. Er hat unter anderem für den SWR aufgenommen und sehr viele andere CD-Produktionen gemacht. Und er arbeitet auch gerne mit Künstlern zusammen aus anderen Kunstbereichen, wie zum Beispiel in der Literatur, Sprache, Tanz, Performance oder bildende Kunst. Außerdem ist Andreas Krennerich Mitinitiator des Stuttgarter Saxophonfestivals. Wer sich da schlau machen möchte, kann das tun im Netz unter www.saxophonfestival.de. Außerdem ist Andreas Krennerich noch Mitinitiator von Nu Art. Das ist eine Plattform für improvisierte Kunst. Wer daran Interesse hat, kann das auch im Netz nachgucken unter www.nuart.org. Nu Art geschrieben Nuart in einem Wort. Ich möchte heute ein paar aktuelle Projekte von Andreas Krennerich vorstellen. Das erste wäre ein Saxophonquartett. Das heißt Degrees Above. Und es gibt dazu einen kleinen Text, den man lesen kann. Ich lese den erstmal mal vor. Das ist vier luzide Holzbläser-Improvisateure erkunden mit neuen Instrumenten die klanglichen Möglichkeiten diverser Saxophone und tiefer Klarinetten in kammermusikalischen freien Improvisationen unter Einbeziehung von Spieltechniken der neuen Musik mit tiefen Wurzeln im zeitgenössischen Jazz. Die Aufnahme, die wir hören, wurde am 24.11.2018 aufgenommen von Andrew Levine im Kulturzentrum Germersheim und erscheint Anfang 2002 als CD. Wir hören Nils Fischer am Baritonsaxophon und Kontrabassklarinette, Hartmut Oswald am Tenorsaxophon und Bassklarinette, Frank-Paul Schubert am Sopran und Altsaxophon und natürlich Andreas Krennerich, Sopranino, Sopran und Baritonsaxophon. Wir hören jetzt eben dieses Ensemble Degrees Above mit dem Stück Short Piece 3. Hier immer noch Klingding, die Sendung bei Radio FSK. Das war gerade das Ensemble Degrees Above mit dem Saxophonisten Andreas Krennerich, den ich heute ein bisschen vorstellen möchte, beziehungsweise ein paar seiner Projekte, seiner aktuellen Projekte. Das nächste Projekt ist besonders spannend, weil ein Theremin-Spieler dabei ist. Der Andrew Levine spielt dort Theremin. Ansonsten noch ein Kontrabassist Sebastian Grams. Es gibt einen kleinen Text auch dazu. Kontrabass und Saxophon akustisch gespielt mit Bezugnahme auf Ästhetik und Spieltechniken der zeitgenössischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts von zwei Instrumentalisten, die ihre Wurzeln im aktuellen Jazz haben, begegnen dem berührungslos gespielten, ausschließlich elektronisch erzeugten Klängen des Theremin, das Andrew Levine kombiniert mit Ocast Synthesizer und der Cracklebox. Die Aufnahme, die wir hören werden, wurde am 11.05. aufgenommen. Andrew Levine, der Theremin-Spieler, hat es selber aufgenommen, und zwar in Hamburg-Kleinborstel in der Maria-Magdalenen-Kirche. Thank you. Radio FSK mit der Sendung Klingding und wir hörten gerade eben Grams Krennerich Levin mit Kontrabass, Bariton, Saxophon und Theremin. Und ich möchte heute immer noch den Saxophonisten Andreas Krennerich vorstellen und das nächste Stück wird von der Band Heartbeat sein, die auch schon eine CD veröffentlicht hat 2018 auf Unit Records. Die wurde von Ingo Rau aufgenommen. Das Stück, was wir hören, ist eine Komposition von Andreas Krennerich. Heartbeat besteht aus Herbert Walser Trompete, Florian King Bass, Helge Norbacken Percussion und natürlich Andreas Krennerich Sopransaxophon. Das Stück heißt Schichten. Thank you. Ja, hier ist immer auch die Sendung Kling Ding Radio FSK und wir hörten gerade die Formation Heartbeat mit dem Titel Schichten. Ich möchte immer noch den Saxophonisten Andreas Krennerich vorstellen und ein weiteres Projekt, wo er mitspielt, ist das Projekt Joe Feuerbach. Das schreibt sich J-O Punkt und Feuerbach. Dazu gibt es ein schönes Zitat von dem deutschen Schriftsteller Albrecht Fabre. Das passt irgendwie ganz gut, finde ich. Deswegen möchte ich das kurz vorlesen. Das spezifische Abenteuer der Kunst. Etwas zu sagen, das man, bevor man es gesagt hat, keineswegs schon wusste. Und die Aufnahme, die wir hören werden, ist vom 7.10.2008. Aufgenommen hat das Ganze Martin Storz im GEDOC in Stuttgart. Und wir hören jetzt die Formation Joe Feuerbach mit Angelika Remlinger, Stimme, Thomas Reuter, Klavier und auch Stimme und eben Andreas Krennerich, Baritonsaxophon. Das Stück heißt Helles Tanzen. Wir hörten gerade die Formation Joe Feuerbach mit dem Titel Helles Tanzen. Und jetzt möchte ich noch ein weiteres Stück vorstellen, ein weiteres Projekt vorstellen, wo Andreas Krennerich mitspielt. Und zwar Plasma 8. Das ist eigentlich die gleiche Besetzung, die wir gerade gehört haben, nur ohne Angelika Remlinger. Also hören wir jetzt nochmal Thomas Reuter an Piano und Stimme und Andreas Krennerich am Baritonsaxophon. Mit einer Aufnahme vom 7.10. ebenfalls wie das Stück vorher, 2018. Und es wurde ebenfalls im GEDOC natürlich in Stuttgart aufgenommen. Thank you. Und das ist immer noch die Sendung Klingding Radio FSK. Wir hörten gerade Plasma 8, eine Formation mit Thomas Reuter und Andreas Krennerich. Und ich möchte jetzt schon das letzte Stück heute vorstellen, in dem Andreas Krennerich mitspielt, beziehungsweise sein Projekt. Und das Projekt heißt Vektorfeld. Ich habe eine Aufnahme, die vom 29.06. ist, diesen Jahres, und sie ist noch nicht veröffentlicht. Aufgenommen wurde das Ganze von Andrew Levine, wieder in Hamburg-Kleinborstel in der Maria-Magdalenen-Kirche. Vektorfeld, das sind folgende Musiker: Ulrike Storz, Violine, Ulrike Brandt, Cello, Frank Paul Schubert, Sopran und Altsaxophon und natürlich Andreas Krennerich am Sopranino, Sopran und Baritonsaxophon. Ich darf mich jetzt schon mal verabschieden und übergebe das Mikro gleich an Barbara Claire. Und wir hören jetzt das letzte Stück Vektorfeld. Und das Stück heißt Prelim 2. Ich bin so gut. Ja, das war der Beitrag von Gerd Vierkötter über den Saxophonisten Andreas Krennerich. Mein Name ist Barbara Klär. Ich möchte heute gerne dem Komponisten Markus Bongartz vorstellen. Markus Bongartz, geboren 1963 in Mönchengladbach, studierte zunächst Violine, dann Komposition an der Folkwang Hochschule in Essen. Er beschäftigt sich stark mit der elektronischen Musik, arbeitet aber mit diversen Instrumentalisten, Solisten und Ensembles mal sehr in sehr intensivem Austausch. Zunächst möchte ich gerne ein Stück von Markus Bongartz vorstellen. Das ist Portrait. Und zwar, Portrait ist ein Auftragswerk der Perkussionisten Sabrina Maher, die für ihre Portrait-CD, die sie als Preisträgerin des deutschen Musikwettbewerbs 2014 beim Deutschlandfunk Köln aufgenommen hat. Die CD ist erschienen in der Edition Primavera bei dem Label Genuine Classics in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk und dem Deutschen Musikrat. Das Werk Portrait ist für Schlagzeug und Cembalo. Cembalo spielt bei der, wie diese Produktion, Olga Zetikova. In dieser, in der vorliegenden Form ist Portrait ein Werk, das man nur auf CD hören kann. Durch Playback-Verfahren entsteht eine Dichte, die live nicht erreicht werden kann und den Hörer irritiert. Jedes Ereignis zu dem seinen eigenen Ort. So viel von dem Komponisten. Jetzt folgt ein Ausschnitt aus dem Werk Portrait. Das sind circa 4 Minuten Musik. Das war Porträt von Markus Bongartz. Jetzt folgt der zweite Teil von einem weiteren Stück von Markus Bongartz, Erkundung der Fülle für Violine und Zuspielband. Das Werk ist vom Jahr 2006. Ich darf den Komponisten selber zitieren. Er schreibt über das Stück: Erkundung der Fülle gehört zu einer ganzen Reihe von Werken für Soloinstrument und computergeneriertes Tonband. Die Erforschung des Instrumentalklanges wird darin nicht nur dem Instrument, sondern vor allem dem digitalen Medium übertragen. Zudem stehe ich zur Geige in einer intimen Beziehung, was die Sache nicht einfacher macht. Ich liebe und respektiere die Sinnlichkeit und das Espressivo dieses Instrumentes, auch in den Erscheinungsformen der Tradition, und die Fähigkeit, die Geige in einer freien Weise zu beherrschen, halte ich für eine Kostbarkeit. Das digitale Medium tritt daher zum Spiel der Geige hinzu wie ein eigenwilliger Spiegel. Fast alles, was aus den Lautsprechern kommt, ist zuvor von der Solisten Herr Sung Kang eingespielt. Er klingt aber in transformierter Weise. Der Spiegel ist zugleich ein Vergrößerungsglas. Die Textur der Violinstimme ist geprägt von Wiederholungen, Kontrasten und ist nicht frei von idiomatischen Wendungen. Die Kontraste sind aber kein Indiz für Zerrissenheit, sondern sie erfahren ihre gegenseitige Vermittlung in der Transformation in ein anderes Medium. Dabei erlangen auch die kleinen Dinge, der geräuschhafte Ansatz eines Tones, ein scheinbar banaler Bogenwechsel, Bedeutung auf der Ebene von Phrasierung und Figuration. Eine einzelne Geige begleitet sich auf diese Weise selbst und ist gleichsam stimuliert und geborgen in der vervielfachten Fülle ihres eigenen inneren klanglichen Wesens. So viel zu dem Stück Erkundung der Fülle von dem Komponisten Markus Bongartz. Das Stück wurde uraufgeführt 2006 im Oktober im Theaterhaus in Stuttgart an der Violine Herr Sung Kang. Das Werk ist ein Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks. Das war der zweite Teil von dem Werk von Markus Bongartz, Erkundung der Fülle, an der Violine, Han Sung Kang. Jetzt folgt ein Werk von Markus Bongartz unter dem Titel Der Himmel des Baal. Ein Stück für Flöte, Violoncello und Zuspiel-CD vom Jahr 2005. Ich zitiere wieder den Komponisten selber. Das Stück bezieht sich auf das Theaterstück Baal von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht schreibt in seinem Prolog den Choral vom großen Baal. Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Und das große Weib Welt, das sich lachend liebt, dem, der sich zermalmen lässt von ihren Knien, gab ihm einige Ekstase, die er liebt, aber Baal starb nicht, er sah nur hin. Markus Bongartz schreibt, der Himmel ist eine blasse Projektionsfläche für die Differenz zwischen nur hinsehen und dem eigenen Erleben, die immer selbstzerstörerisch ist, wenn sie als Differenz in Erscheinung tritt. Das nur hinsehen schützt vor dem Schmerz des Erlebens und inszeniert somit eine totale Herrschaft über alles und nichts. Und noch ein Zitat aus dem Baal von Bertolt Brecht. Seid nur nicht so faul und so verweicht, denn genießen ist bei Gott nicht leicht. Markus Bongartz. Rein technisch gesehen gibt sich dieses Stück nicht zufrieden mit dem, was zu sein scheint. Einfache Töne von beiden Instrumenten in verschiedenen Aggregatzuständen werden mit Hilfe digitaler Klanganalyse und Resyntheseverfahren auseinanderentwickelt und neu zusammengesetzt. Am Ende dieses Spiels treten die Instrumente quasi zu sich selbst wieder hinzu, das erklärend und fortsetzend, was über sich selbst in Erfahrung gebracht ist. Das Werk Der Himmel des Baal für Flüte, Violoncello und Zuspiel-CD, uraufgeführt im Mai 2005 in Kiel, an den Flüten Beatrix Wagner, Violoncello Gerald Eckert, Zuspielband wurde produziert im Studio des Komponisten Markus Bongartz. Jetzt folgt der zweite Abschnitt aus dem Werk.

Das war der zweite Teil vom Werk von Markus Bongartz, Der Himmel des Baal, an den Flöten Beatrix Wagner, am Violoncello Gerald Eckert. Jetzt folgt ein Stück wieder aus der Porträt-CD von Sabrina Ma, und zwar aus dem Werk Drumline für zwei kleine Trommel und vier Lautsprecher. Und der dritte Teil. Das Werk Drumline besteht aus drei Teilen. Das erste ist Battle, wo die beiden Instrumentalisten weit auseinander außerhalb des Lautsprecherfiers stehen. In dem zweiten Teil Drumline rücken sie immer näher, also innerhalb des Vierecks. Und im dritten Teil spielen die beiden Schlagzeuger auf einem Instrument. Sie teilen sich das Instrument mit der rechten Hand mit Stock oder Besen und linke Hand ist frei für das Spiel mit den Händen. Die Spieler entscheiden selbst, wie sie die Anschläge hervorbringen. Entscheidend ist, ein melodisches Spiel zu finden, bei dem auch die längeren Dauern durch Reiben etc. wahrnehmbar sind. Es ist also eine Art Coda. Auch für meinen Teil der Sendung. Im Anschluss, die Moderation wird der heutigen Sendung wird Heiner Metzger übernehmen. Jetzt also der dritte Teil von Drumline unter dem Titel Poem für zwei Spieler auf einer kleinen Trommel. Die beiden Schlagzeuger sind Sabrina Ma und Alexandros Jovanos. Live-Elektronik von Markus Bongartz. Ja, im dritten Teil der Klingding-Sendung soll es weitergehen mit verschiedenen Beiträgen. Und ich beginne gleich mit einem Ausschnitt aus der Präsentation Nummer 68, die Präsentation, Reihe Präsentation, veranstaltet vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg. Fand am 12.12.2019 wieder statt in der Hochschule für Musik und Theater und eingeladen war Sarah Nemtsov. Sarah Nemtsov ist Komponistin, lebt in Berlin mittlerweile. Sie hat studiert bei Nigel Osborne und Walter Zimmermann und Johannes Schellhorn. Und sie hat im Wesentlichen zwei Sachen vorgestellt. Einmal ein Opernprojekt, Sacrifice. Das wäre jetzt ein bisschen lang gewesen, den Ausschnitt daraus zu nehmen aus ihrer Präsentation, die da stattfand. Deshalb habe ich mich entschieden, den zweiten Teil zu nehmen. Und wir hören einfach am besten gleich mal rein. Dann klärt sich das, worum es da auch geht, von selber. Okay. Später noch, wenn Fragen sind dazu. Ich würde sonst jetzt noch zu einem anderen Stück kommen, was ich 2018 geschrieben habe. Seven Colors heißt das, sieben Farben. Für Cello, also mit Distortion-Pedal, E-Bass, präpariertes Klavier mit Keyboard und Drumset. Sonja Lena Schmidt kennt es gut, hat es auch schon gespielt. Das Stück war das erste Stück, also die Oper habe ich meiner Mutter gewidmet, Elisabeth Naomi Reuter. Und sie ist dann aber im November 2017 an Krebs gestorben. Und dieses Stück war das erste, was ich nach ihrem Tod komponiert habe. Wir waren sehr nah. Sie war Malerin. Und die sieben Farben sind vielleicht Farben gewesen, die ihr wichtig waren. Ich musste dann nach ihrem Tod auch mit ihrem Atelier, mit ihrer Kunst, ist auch ein großes Geschenk, das zu haben. Ich musste aber auch erstmal mit diesen ganzen Farben auch umgehen und die Kunst begleitet mich aber. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Bilder hier reingelegt, die auch jetzt aus ihren letzten Lebensjahren sind. Sie war sehr aktiv bis zuletzt, um so einen Eindruck zu bekommen. Und ich habe eigentlich auch, oder es geht immer noch weiter, ich spüre erst jetzt, wie sehr mich das geprägt hat. Ich bin eben inmitten dieser Kunst groß geworden, hat sich natürlich auch stilistisch verändert über die Jahre. Ich merke, wie es einerseits vielleicht auch mein Interesse für Musiktheater oder andere Verbindungen mit ja auch visuellem vielleicht auch mit angeregt hat, einfach dadurch, dass ich vom Visuellen ja umgeben war. Andererseits auch bestimmte Themen, die ihr wichtig waren, dass die mich natürlich auch geprägt haben. Man hatte eben gesehen, zum Beispiel der Mund fehlt. Das ist etwas, woran ich auch gedacht habe bei dieser Arie von dem Asus zum Beispiel, der keine Sprache hat. Das war bei ihr oft so ein Zeichen für Sprachlosigkeit, für Ohnmacht, dass man sich nicht mitteilen kann, dass man nicht oder nicht wahrgenommen wird oder verstummt. Einsamkeit, Schmerz, sowas war ihr oft wichtig. Gleichzeitig lagen bei ihr oft in den Augen auch, also lag da oft viel Kraft und Widerstand, wie etwa bei diesem Bild. Das hier ist zu Bruno Schulz, also ja. Sylvia Plath. Literatur war ihr auch wichtig. Das ist ein Bild aus einem Zyklus zur Shoah, wo sie sich damit beschäftigt hat, mit dem Unsagbaren, was man nicht darstellen kann. Das Bild heißt aber gerade Überlebender. Es ist eine Art Collage aus verschiedenen Überlebenden. Da hat sie viel Wert auf die Hände gelegt, die Genauigkeit, aber auch der Mund fehlt. Dinge, die weg sind, das sind jetzt frühere Arbeiten aus den 80ern oder hier aus den 70ern. Das war auch sehr interessant bei ihr. In den 70ern hat sie zum Beispiel quasi gar keine Menschen gemalt, hatte sich dafür aber für Insekten oder sowas interessiert. Gibt auch viel heitere Bilder bei ihr, auch in der Zeit. Sie hatte auch so eine sehr feine Technik eben. Und das ist etwas, was ich dann in dem Stück Seven Colors versucht habe, auch so ein bisschen musikalisch dem nachzuspüren. So mochte sie nicht so grelle Farben, selbst wenn ein Bild wie dieses etwas bunt ist, für ihre Verhältnisse so wollte sie doch immer, wie sie es nannte, die Farben brechen. Man sieht, hier ist ganz fein zum Beispiel mit Bleistift schraffiert und sie hat oft, wenn sie mit Buntstiften gearbeitet hat, mehrere Schichten Buntstiften, verschiedene Farben übereinander gelegt, um die zu verunklaren und so zu mischen, dass man am Ende gar nicht mehr, manchmal gar nicht mehr so genau sagen kann. Man hatte das vorhin in einigen der Ölbilder auch, ist das ein Grau, Grün, Braun, irgendwas dazwischen, um so eine Tiefe zu kriegen oder eben überhaupt um die Farbe zu brechen, dann hat sie mit einem ganz harten Bleistift nochmal über alles drüber mehrere Schichten gelegt, um so eine Art Schleier zu haben. In dem Stück Seven Colors habe ich zum Beispiel, also das sind eben fünf Sätze mit für sieben Farben. Die ersten zwei Sätze haben ganz assoziativ jeweils zwei Farben. Da sieht man jetzt in den Noten, da ist immer das Schlagzeug mit Klavier, also präparierten Klavierakkorden zusammen, damit es eben so eine gemeinsame Farbe gibt. Später auch die anderen Instrumente. Es wird immer eine Klangfarbe mit einer anderen nochmal gemischt. Da wollte ich so ein bisschen da anknüpfen. Ich werde jetzt von jedem Satz einfach ein ganz bisschen anspielen, um so die unterschiedliche Klanglichkeit zu zeigen. Noch einen großen Kontrast, da kommt ein großer Forte-Teil. Der nächste Satz, Sienna oder Ocker, hat eine andere Farbe, also das Ende vom ersten, die gehen auch alle quasi Attacke ineinander über, sodass man einen Übergang hätte. Man könnte die auch einzeln aufführen. Die Sätze sind auch tatsächlich so entstanden. Das war ein Auftrag von Radio France für das Programm à la Breve. Ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt. Da gibt es so 5 Tage lang immer einen 2-minütigen Satz und am 6. oder 7. Tag werden die dann alle, am Wochenende werden die dann alle zusammengebracht. So eine Radioproduktion von Radio France, das hat hier Ensemble Sound Initiative gespielt. Ich habe mich nicht ganz an die Zeitvorgaben gehalten, es waren dann 15 Minuten statt 10 am Ende, aber es war okay für die. Der zweite Satz ergibt sich eben aus dem Ende des ersten. Wie man hier sieht, da sind diese Hi-Hat-Klänge. Die Hi-Hat wird unten im unteren System sozusagen rhythmisch. Es gibt immer so einen hohen Ton im Klavier. Das geht dann in eine andere. Thank you. über dann in Sepia, da spiele ich nur kurz an, was eine sehr, an sich schon so eine Art unklare Farbe ist, eher dunkel. Seiten, die dann auch so eine Art eigene Harmonik aufgemacht haben. Wie gesagt, die Farben sind jetzt, also meine Mutter war tatsächlich Sinnästhetikerin, das hat sie allerdings erst später verstanden. Sie dachte lange Zeit, das wäre normal. Sie hat also bei Musik Farben gesehen, konnte manchmal, sie kam aus einer Musikerfamilie, hat auch beim Malen gerne Musik gehört, konnte aber auch manche Musik schwer hören, weil sie dann komische Farben und Formen gesehen hat. Ich selber habe das nicht. Es ist insofern eine ganz subjektive Annäherung an so eine Vorstellung, wie könnte eine Farbe klingen. Ich denke, das empfindet dann jeder auch anders und wahrscheinlich auch jeder Sinnästhetiker anders. Carbon Black, Carbon Schwarz, ist ein besonderes Schwarz und hat hier auch so ein bisschen Metal-Anklänge, könnte man vielleicht denken. Das ist ein kurzes Stück, das können wir vielleicht anhören ganz. Ja, soweit ein Ausschnitt aus der Präsentation mit Sarah Nemtsov, die dabei zwei ihrer Kompositionen vorgestellt hat. Zuletzt hörten wir Seven Colors. Und die nächste Präsentation wird, glaube ich, am 16. Januar sein mit Ellen Akpro im Rahmen des Club Katarakt Festivals. Zu Ellen Akpros Musik komme ich später nochmal. Jetzt geht es erstmal weiter mit Dan O'Connor. Dan O'Connor spielt Trompete, lebt in Perth in Australien und ist zuerst bekannt geworden, so ein bisschen sozusagen internationalen Öffentlichkeit durch eine Solo-CD In und Ex. Und das sind, glaube ich, 17 Stücke, die immer so einen bestimmten spieltechnischen Aspekt präsentieren oder hervorheben. Zum Teil ganz kurze Stücke wie das folgende Seven. Das ist 32 Sekunden lang. Hören wir mal rein. Okay, zum Schluss war nicht viel zu hören. Das ist aber von ihm Absicht. Also es sind praktisch bei den Stücken immer so eingesetzte Pausen mit drin. Von ihm formuliert die Idee, das Vorgehörte sozusagen nachhallen zu lassen bei den Hörerinnen und Hörern. Und das ist bei den ganzen 17 Stücken so. Es gibt eine aktuelle neue Veröffentlichung von ihm, eine CD, die auch bei Bandcamp erschienen ist, wie die andere auch, produziert in seinem eigenen Studio in Perth in Australien. Und in der neuen CD, die den Titel hat Inlet, nee, der Track heißt Inlet, aber die CD heißt Drays, da spielt er mit einem Quartett, und zwar ist es Eduardo Cossio, E-Gitarre, Lenny Jacobs, Schlagzeug, Dunja Lee, Kontrabass und Dan O'Connor, Trompete wieder. Und das, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber mir ist es aufgefallen, auch beim Anhören des Stückes, ich sage jetzt schon Komposition, und es hat auch so fast schon so einen Aspekt von Komposition, obwohl nach den Äußerungen oder den Plattentext oder den Notationen dazu drauf Wert gelegt wird, dass es improvisiert ist, aber ich finde, dass das fast wie komponierte Musik erscheint. Das ist auch ein längerer Track, der geht jetzt über 17 Minuten. Mal sehen, ob ich ihn ganz ausspiele. Also jetzt hören wir das Stück. Warum ist das jetzt Foothills? Das sollte eigentlich Inlet sein, dann gucke ich nochmal nach. Ich habe irgendwie anscheinend da einen Fehler gemacht. Ne, dann ist das da nicht. Dann muss ich da mal gucken. Race. Ja, nee, dann spiele ich jetzt Inlet. Es fängt leise an. Thank you. Ja, ich blende doch ein bisschen aus, sonst wären die Tracks, die ich noch vorbereitet habe, schon vorzeitig zu Ende, beziehungsweise würden nicht mehr in die Sendung passen. Das war eine Aufnahme also mit Dan O'Connor Trompete, wobei ich sagen muss, ich habe ihn kaum gehört auf der Aufnahme, aber er war dabei. Und Eduardo Cossio, E-Gitarre, Lenny Jacobs, Schlagzeuge, Junior Lee, Kontrabass. Und Dan O'Connor wird am 24.01. bei einem Konzert der Reihe Frequenzgänge spielen und dann auch in einem Duo mit Birgit Ulhör, also am 24.01. Davor gibt es noch einige interessante Konzerte, die alle nochmal genauer nachgelesen werden können, wer und warum der da spielt, auf der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg. Und zwar am 27. und 28.12. ist wieder das Ausklangfestival der Hörbar. Am ersten Tag mit Achim Wollscheid und Schwall. Achim Wollscheid ist ein Musiker, den man auch nicht so schnell beschreiben kann. Achim Wollscheid geht es offensichtlich darum, das Verhältnis von Bild und Musik. Festgelegt hat er sich anscheinend noch nicht so sehr. Also es gibt einiges zu lesen auf der Webseite des Verbands. Und der zweite Act an dem Abend ist Schwall. Schwall ist ein, er stellt sich vor als Hamburger Nichtmusiker. Das ist ein Soloprojekt des Hamburger Nichtmusikers Sven Geberit. Er verarbeitet Stilmittel und Methoden aus Drone, Noise, Tape-Musik und der improvisierten Musik. Am nächsten Tag, am 28. dann in der Hörbar im Rahmen des Ausklangfestivals Asmus Tietjens und Peter Wolf. Asmus Tietjens wird den meisten wahrscheinlich bekannt sein. Er hat schon vorhergesagt, dass er an dem Abend reine Synthese spielen wird. Ich zitiere ihn. Klänge und Geräusche aus bleichen Brunnen und von Flächen ohne Menschen. Fernab von jeder Lebenswirklichkeit Elektronik aus dem luftleeren Raum. Keine Field Recordings, keine Field Recordings, keine Drones. Reine Synthese. Soweit zu Asmus Tietjens Vorhaben. Peter Wolf ist, da kann ich jetzt so schnell nichts sagen. Guckt euch am besten die Webseite an, dann habt ihr eine Vorstellung davon, was da am zweiten Tag des Ausklangfestivals in der Hörbar zu hören ist. Und im Januar geht es dann am 15. Januar los mit dem Club Katarakt Festival, Club Katarakt 15. Das internationale Festival für experimentelle Musik vom 15. bis 18. Januar 2020. Und die Eröffnung dieses Jahr wieder mit Konzertinstallation für ein flanierendes Publikum in den drei Hallen, also K1, P1 und KMH, Passage ab 20 Uhr. Am zweiten Tag, am 16. Januar, der beginnt mit der Präsentation von Ellen Akbro, zu der ich gleich noch ein bisschen mehr sage. Und um 20 Uhr dann ein Porträtkonzert mit Ellen Akbro und der Gruppe Zink and Copper. Und am Ende des Abends um 21.30 Uhr Ellen Akbro Solo Chords for Guitar. Freitag, der 17. Januar, hat dann das Motto Kalt. Und zwar hat es wahrscheinlich damit zu tun mit dem Stück, das von dem Splitter Orchester aus Berlin, Splitter Orchester und The Pitch, ich glaube, beide sind aus Berlin. Splitter Orchester ist praktisch ein großes Orchester zusammengestellt aus den Musikern der Echtzeitmusikszene in Berlin. Und die spielen das Stück Frozen Orchestra. Und um 21.30 Uhr dann ein Stück von Morten Feldmann, Piano und String Quartett von 1985, komponiert von, eben gesagt, Morten Feldmann. Und am letzten Tag, am Samstag, den 18. Januartag, sind dann wieder neue Kompositionen und Experimentalfilme des Netzwerks Katarakt. Und um 0 Uhr Halma und um 0 Uhr 1 Suche, also die legen dann auf. Das genaue Programm kann man angucken auf der Webseite des Club Katarakt oder auf der vmh.de Webseite. Jetzt aber noch kurz zu Ellen Akbro. Sie hat ein Stück 2017 aufgenommen und das ist, hat so eine ganz spezielle Vorgeschichte. Und zwar hat sie dafür ein Instrument gesucht, das es anscheinend nicht so häufig gibt, eine Orgel, die eine bestimmte Temperatur hat, wobei jetzt hier Temperatur mit Temperatur nicht gemeint ist, dass sie irgendwie 20 Grad oder 25 oder 17 Grad warm ist, sondern dass die Stimmung dieser Orgel Pfeifen eine bestimmte Qualität haben und ich genau weiß ich es nicht, was sie da gesucht hat, aber sie hat dann eine Orgel gefunden, die war, wo ist das jetzt nochmal, in Tangermünde. Und zwar hat die Orgel, die heißt Scherer-Orgel, die ist aus dem Jahr 1624 in der St. Stephanskirche in Tangermünde in Nordostdeutschland. Und da hat sie das geeignete Instrument ausfindig gemacht, mit dem sie mehrere Stücke aufnehmen konnte. Und da die alle ziemlich lang sind, habe ich mich jetzt auf das zweite Stück entschieden für das zweite Stück. Und das heißt Three. Und bei Three ist neben der Orgel sind noch eins, zwei, drei Blasinspress-Spielerinnen und Spieler dabei, nämlich Elena Kakaliagu, die spielt Horn, Hilary Jeffery spielt Posaune und Robin Hayward Tuba. Das wurde 2017 veröffentlicht, 2016 aufgenommen und ist aus dem, ich glaube, die CD hat den Titel Organ and Brass oder so ähnlich. Wüsste ich jetzt nicht, müsste ich jetzt nochmal irgendwo weiter gucken, aber der Track, den wir jetzt gleich hören werden, ist, hat den Titel Three. Thank you. Ein Ausschnitt aus Three von Alan Eckbro. Warum hört man das jetzt noch? Naja, komischerweise, jetzt hört man es nicht mehr. Von Alan Eckbro, die eingeladen ist als praktisch Composer in Residence beim nächsten Clubkatarakt Festival 15 vom 15. Januar bis 18. Januar. Am Ende dann die lange Nacht mit verschiedenen Acts aus von Hamburger Musikern und eingeladenen Musikern und so verschiedenes dann. Zum Schluss ein ästhetischer Bruch, gewisser Sinn. Eine Aufnahme von einem Besuch, den ich machte am 7.12. Mikropol, ein kleiner Raum in Rothenburgs Ort, der so wirklich so zur Anregung der Nachbarschaft auch errichtet wurde oder renoviert wurde, und da war eine Veranstaltung mit mehreren Künstlerinnen und Künstlern. Motto war von Lehmitz ins Lehmwort, nach Lehmkur in die Lehmkunst. Eva Zulauf hat verschiedene Objekte aus Lehm vorgestellt, und danach, später waren dann Konzertbeiträge von Sonja Rotschek und die Aufnahme, die wir gleich hören werden, von dem Trio Puff. Das ist Pia Abzieher, Anna Grabe und Felix Rethel. Eine von ihnen am Synthi, eine an der Shruti-Box und er am Bass. Und da hören wir jetzt das Stück Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde. Nee, das ist es nicht. Es geht gleich los. Sonst werden sie vielleicht getreten von den Katzen dann. Ja, ganz andere Gegenwart. So kommt sie mit der Vielen Dank. das war die Klingding-Sendung heute am 20. Dezember 2019. Die nächste wird am 17. Januar sein. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das Programm dann gestalten werden. Das werden wir noch rausfinden. Kann sein, dass ich was vom Club Katarakt Festival mitbringen werde. Und ich kann schon jetzt sagen, Electronic Jam wird nachher nicht auflegen oder jetzt nicht auflegen. Deshalb habe ich einen Nachtmix mitgebracht. Und der Nachtmix ist auch sehr unterschiedlich. Und zwar ist das eine zweite CD von Jamie Branch und ihren Mitmusikern Lester St. Louis Cello. Jamie Branch spielt Trompete, Synthesizer und benutzt ihre Stimme. Chad Taylor Schlagzeug, Mbira Xylophon und Jason Alemyan Kontrabass, Percussion und Vocals. Und die CD hat den Titel Fly or Die Do und den Untertitel Bird Dogs of Paradise. Erschienen ist sie bei dem Label International Anthem. Auf Bandcamp habe ich sie gefunden. Es gibt es, glaube ich, auch als CD. Und das wird die ersten 45 Minuten zu hören sein. Und dann Aufnahmen, die ich neulich mal wieder gefunden habe, und zwar schon ein bisschen her. Das war damals so ein Projekt, das Rolf Bader, Judith Hamann und ich organisiert haben. Es ging um die Umsetzung von, ja, sozusagen den Einschwingvorgängen, die Instrumente haben, also Bildern von Einschwingvorgängen und daraus eine Umsetzung in Musik wieder zurück. Und da sind verschiedene Musiker zu hören. Harry Nitz, Nicola Gruse, Rolf Bader auch. Ich spiele, glaube ich, da Altklarinette hauptsächlich und die anderen fallen mir jetzt nicht ein. Das ist dann nach 45 Minuten ungefähr zu hören und der wiederholt sich dann, falls man nicht mehr genau weiß, wie sich das vorher angehört hat, muss man nur ungefähr 2 Stunden warten, dann hört man es nochmal. Okay, das jetzt also die Nachtschleife. Informationen über die Klingling-Sendung gibt es wie immer unter der Webadresse www.hierunddaa.de/klingding.html. Interessante Konzerte auf der Webseite www.vmh.de und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Beiträge und dann bis zum nächsten Mal und weiterhin anregendes Lauschen. Tschüss!